Ich hab's eilig, ich bin am Flughafen. Gleich wird ein Bote kommen. Er bringt Ihnen eine von mir handgeschriebene Notiz mit Instruktionen. Lassen Sie ihn alle meine Sachen in einen Koffer packen. Mit Toten soll man sich nicht anlegen. Lässt man besser in Ruhe. Man kriegt bezahlt und damit hat sich's, richtig? Ich zahl das Doppelte. Ehrenwort. Im Hilton zeigte Felix die am Telefon erwähnte Notiz vor. Der Nachtportier begleitete ihn zum Apartment 906. Und Felix packte ein paar von seinen Kleidungsstücken, Waschzeug und Traveler-Schecks in eine Reisetasche. Dann wählte er meine Telefonnummer. Hältst du dich jetzt auf?